Das hier ist das Leben, wir sind so wie wir sind. Von klein auf zu was Großem bestimmt. Ein Vogel im Wind, unendliche Freiheit. Und mein Poster, es hängt an der Skyline. Bruder, ich bin ehrlich, kein sein, dass ich dich kränke. Tut mir nicht leid, ich sag einfach, was ich denke. Yeah, Gott weiß, ich bin aufrichtig. Und ich genieß jetzt, wie angenehm die Aussicht ist. Ich hab gekämpft, mich dem Ballast entledigt. Für alle Zeiten, mein Namen verewigt. Es braucht nur eine Handvoll gute Freunde und paar genauso gute Träume. Man darf es auch nicht leugnen, es wird nicht immer leicht. Es wartet schon der Teufel, wenn Wege sich entzweien. Und ich werde nie vergessen, vielleicht irgendwann vergeben. Yeah, guck, wir ernten, was wir sehen. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben. Darauf kann dich keiner vorbereiten. Nichts gelernt, doch ich kann dir ein paar Worte schreiben und dir die allerschönsten Orte zeigen. Dein Charakter, ein Schlüssel so wie Morsezeichen. Was ist Glück? Ein Moment für die Unendlichkeit. Ich bin das Kämpfen leid, zeig mir, wie man Hände reicht. Früher war mir alles gleich, ständig eine Waffe bei. Heute jeder Tag wie das Emoji, das vor Lachen weint. Tot gesagt, doch am Start so wie nie zuvor. Meine Schutzengel singen zarte Melodien im Chor. Sag, wo ist die Zeit hin, in der ich kugelsicher war? Gerade Anfang 20, wusste, nun bin ich ein Star. Epische Werke in der Diskografie. Deutscher Rap ist nicht Ghetto, denn die Nutte weiß noch immer nicht wie. Yeah, manche werden's nie verstehen. Guck, wir ernten, was wir sehen. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben. Ein Traum in meinem Kopf, es gibt keinen, der mich ändert. Ich bitte nur zu Gott, ich bitte nur zu Gott, füll das Lächeln meiner Kinder. Na, na, na, na. Eure Gesichter sind betäubt, eure Gesichter sind betäubt, und die Herzen sind verbittert. Na, na, na, na. Die Schutzengel singen, ja, sie singen, ja. Und der Teufel erzittert. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben, der Tod, das Lachen, die Tränen, der Streit, das Leiden, das Bitten und Flehen, die Freude, das Tanzen, das Träumen vom Großen und Ganzen, die Liebe, der Hass. Junge, das hier ist das Leben.